Sehen Sie mal, mein Lieber, so mit Ihrem Pü-Tata erzielen Sie auf der Leinwand überhaupt keine Wirkung. Darüber müssen Sie sich mal von vornherein klar sein. Wie Sie wünschen, gnädige Frau. Bitte sagen Sie doch selbst, was soll ich machen? Also passen Sie auf. Ich sitze erwartungsvoll mit wogendem Busen in der Laube. Nun kommen Sie als Graf herein, sinken auf die Knie. Auf wessen Knie, bitte? Na, auf Ihre natürlich. Ach so, Verzeihung, damit keine Irrtümer entstehen. Stürmisch umfangen Sie mich und haben die Absicht, mich zu küssen. Und sprechen dazu folgenden Titel. Gerne hab ich die Frau geküsst. Auf einige aber mein Lieber, das interessiert doch im Film keine Katz. Da sieht Helmuchen sei, eine Menge, entkiss her,